Kriegst du dir jetzt deine Schuhe aus, oder was? Ich zeig mir jetzt meine Hose aus. Yeah, sexy, sexy. Ich zeig jetzt erst einmal meine Hose aus. Wow, Chico, wow, wow. Ja, das wird schon passen. Du, am Samstag Nachmittagsbeschäftigung in die Kaffeemesse gehen, das ist schon okay. Wie eine Autoshow. Absolut, ja, Kollegin von mir hat erzählt. Circa ungefähr dasselbe, ja. Eintrittstechnisch. Und die Autos kommen, was ist da der große Reiz davon, außer dass man die Autos dann ein halbes Jahr später selber auf der Straße sieht, oder was? Kann man sich einsetzen und fahren damit? Da vorne nicht, aber einsetzen geht schon, ja. Und man kann... Geräusche machen, als würde man fahren? Man kann mittlerweile... aber komm, mittlerweile... Das Einzige, was ich in Erinnerung habe, ist, dass dort immer die Zigarettenanzünder rausnehmen. Warum? Damit also, die sonst geklaut werden, weil sie sonst geklaut werden. Ganz ehrlich. Ganz schön viele Familien, gell? Also die Frage ist jetzt, dürfen die Kinder Kaffee trinken? Titus, wie wirst du das machen? Werden deine Kinder Kaffee trinken? Ja, ich wüsste es nicht, warum nicht? Weil die Kinder wollen ja genau dasselbe machen, was die Eltern machen. Ne? Ich würde sogar schwarzes Bier trinken, nur damit meine Kinder meinen Kaffee trinken dürfen. Und würdest du ihnen Zucker in Kaffee tun oder mit Milch, Zucker, schwarz? Wie legst du die Kindererziehung an für die? Ja, ganz normale Laktosemilch und ohne Zucker. Was ist schon abgekommen, du musst nur eine. Hallo, reden. Biene. Biene, übernehme sie. Wir sind, was hast du gesagt, Eingang oder Kebab? Nein, wir sind schon herum. Nein, wir sind in der Garderobe beim Eingang. Beim Eingang. Da, wir sind da, wo die ganzen Hipster stehen. Da, wo es nach Würsteln riecht, die Tür auf. Ja. Passt. Gibt's hier eine Sache? Gut. Hallo. Die ganzen Pussis. Was sind Pussis? Nein, keine Pussis. Das sind keine Pussis. So, das war nämlich gestern am Konzert, wo du gefehlt hast. Ich bin vorbeigefahren, aber nein. Das war so kalt, das war so ein Scheiß. Ich bin ausgesperrt, lauter Kacke. Ist schon okay. Lauter Kacke, Olli. Und umdrehen krieg ich noch die Regel. Du kriegst die Regel. Das war jetzt ein Gag. Gekriegt. Ah, solche Schmerzen, ich sag's euch. Ich hab sie nicht. Aber wir haben einen richtig guten Morgenschiss gehabt. Gut, da wisch dein Dings, wir fangen an. Fetzenschädel on the road. Danke, ja. Ich habe gerade angerufen, den Titus, und habe gesagt, wo seid ihr? Wir sind beim Eingang. Und er hat gesagt, hast du Eingang oder Kebab gesagt? Und ich habe gesagt, okay, hast du Eingang oder Kebab gesagt? So. Okay. Ich trinke gar nicht gern Kaffee. Warum sind wir überhaupt da eigentlich? Frag ich mich auch. Ich hab's im Rausch gesagt. Ah, schau die Maschine. Fang einmal an. Ja, also diese Maschine da, Titus, ist schon außer Betrieb. Das ist eine Cimbali. Ja. Also da geht's rund. Das Setting ein bisschen erklären, ne? Das Setting. Ja, Titus, erzähl einmal, wo sind wir hier und was machen wir? Viele jugendliche Leute und auch zwei Servicekräfte sind da und die erklären die wunderbare Welt der Kaffeemaschinen. Warte, der mir Firma. Mir drängen sich die Leute vorbei. Die ist kaputt. Die wunderbare Welt der Cimbali. Cimani. Und es drängen sich dauernd Leute vor. Nein, das ist nicht so geil. Wir wollten ja schauen, was da los ist. Jetzt haben wir sie eh schon weggeekelt. So schnell geht das. So. Ja, aber wir sind jetzt direkt vom Mocker Master. Und das ist nämlich den sich meine Schwester gern kaufen wird, aber der ist teuer. Und wir haben jetzt das Gerät ist ein teureres Gerät, ja. Nämlich Filterkaffee. Und weil du gerade vorher von der Filterplörre geredet hast. Und wenn wir dann die nächsten sind, haben sich die eh nicht vorgedrängelt, gell? Dann sind wir dran und werden dann einfach. Das verarbeiten wir gleich. Wenn wir schon 12 Euro Eintritt zahlen, dann weg mal was dabei haben, davon haben. Wenn ich den ganzen Kaffee trinke, den es da hätte gibt, dann rede ich 3 Tage. Das ist ja wunderbar. Biene, das ist ja optimal. Da freuen sich ja alle, die mit dir dann Zeit verbringen, oder? Aber das ist überhaupt schlechter, oder? Schlechte Ausnahmesituation. Was meinst du? Ja, die Band. Nein, keine Ahnung, ist es schlecht? Ja, man versteht halt nichts. Das ist eine nette Hintergrundmusik. Ja, wenn es im Hintergrund wäre. Also der Pini hat es vorher schon gedacht, bis ich den José González gespielt habe. Ja, sehr schön. González? José González. Achso, der hat gespielt. Genau. Der hat irgendeine Band, oder? Ja, José González. Nein. Da gibt es eine Band, da spielt er mit. José González and the City Twister. Nein. Schau, da hinten wird schon wieder geschmust. Das war nämlich gestern beim Konzert, hat da jemand an seiner Freundin, ich hoffe, das ist seine Freundin, also sie hat sehr, sehr an seiner Freundin herumgeschmuggelt. Ja, zu voll die Hand einen Rock aufgeschoben. Und so. Ja! Voll das Arge. Nein, aber sie hat ausgeschaut, als würde sie taugen. Also, das ist jetzt nicht so die Geschichte gewesen. Wie schaut man aus, wenn es am taugt? Okay. Also, Mokka Master. Aber ich glaube, Hitze ist ein Faktor, oder? Hitze ist auf jeden Fall ein Faktor, ne? Beim Kaffee, ja. Das stimmt schon, ja. Aber es duftet schon sehr gut. Biene. Irgendwas mit Gerbstoffe hat es geheißen. Ich habe das so richtig schlecht. Du hast nicht zugehört? Nein, ich habe nicht. Es ist so laut da. Die Band ist voll laut. Die Band, ja, wir gehen dann jetzt eh gleich weit. Toll. Meine Schwester wollte sich den kaufen. Habe ich das schon ein, zweimal gesagt? Ja, du hast es erwähnt, dass sie das ja wohnt hat. Hat sie dann letzten Endes was anderes gekauft? Nein, sie hat noch nichts. Mit Milchzucker oder? Oh, nein, schwarz. Okay, also der riecht schon einmal ganz. Magst du einmal dran riechen? Mhm. Gell? Aber du riech mal. Lass mal riechen. Was rieche ich da besonders? Der ist schon sehr mild. Und schmeckt er dir oder ist es dir zu. Brauchst, bist du mehr. Titus, bist du mehr der Espresso-Mann, oder? Zu viel Wasser drin. Ja, ich bin eher der klein, stark und schwarz. Okay. Musst du noch bedanken. Es hat ja ein bisschen was. Ja, natürlich. Es hat schon was von Tee. Finde ich. Oder? Was denn? Jetzt geht's hier weg. Ich finde, er schmeckt mittelmäßig, ehrlich gesagt. Das, wo sie weg ist, kann ich ja so. Jemand hat mir zugeflüstert, da kann ich Leitungswasser haben. Okay, dankeschön. Ja. Guten Appetit. Wir gehen weiter. Schau, das war jetzt die Wurst. Die Wurst, die ich dir vorher angeboten habe. Ja, ich weiß. So, also wir gehen jetzt an der, also schickst in der Otterkringer Brauerei, kann man auch am Coffee Festival ein großes Bier trinken. Titus, Erzähl einmal ein bisschen, wie du da herkommen bist. Und ich bin mit dem Fahrradbahn und hätte fast einen Stern gerissen. Das war echt ganz spektakulär. Und das Auto hinter mir hat sehr annäherterweise umgebremst. Und Glück gehabt. Ich habe es aber nicht gefangen. Wiederholen. Ja, wieder mal habe ich es geschafft. Das letzte Mal habe ich es nicht gefangen. Ja. Das waren wieder einmal diese Gleise, diese Traumgleise. Warte mal ganz kurz. Ich gehe einmal erfrischen und aufs Klo. Er ist aufs Klo gegangen.